Ende des Monats kam ich mit dem Buch in Portugal an die Arme, wo ich deine Erscheinung in Fatima erforschte. Die Sonne löste sich vor 80.000 Menschen, sagte mir ein Atheist, verehrte durch die Wissenschaft. Aber das war nicht die Jungfrau oder Gott, sondern ein UFO. Ich ging nach Fatima und tat Buße auf Knien. Ohne Polster schürften meine Beine auf. Für Kolumbien, für die Welt, für den Menschen. Aber vor allem für meine Liebe zu dir. Damals schrieb ich meinen ersten Roman. Und in einer Nacht sah ich dich verzweifelt, mit Furchen in deinem Gesicht. Von so vielen Tränen, von so viel Weinen. Warum bist du traurig, fragte ich. Niemand glaubt mehr, schluchztest du. Was kann ich tun, fragte ich. Lies das 15. Kapitel der Apostelgeschichte. Ich erwachte mit erleuchtetem Geist. Um Christ zu sein, genügt es, schlossen sie in der Apostelgeschichte. Kapitel 15, Paulus und Petrus. Kein Unrecht zu tun und die Bordelle nicht mehr zu besuchen. Meine geschundenen Überzeugungen kehrten zurück. Der Garten, den ich so liebte und für verloren hielt. Die Oase, die mich vor Peitschenhieben schützte. Die ich 10 Jahre in meiner Kindheit erlitt. Neue Nachmittage in mein Herz.